WDR 3 Hörspiel. Die Erinnerung ist das einzige Paradies, aus dem wir nicht vertrieben werden können, schrieb der Dichter Jean-Paul, dem manche entgegenhalten werden, dass das Erinnern nicht immer nur paradiesisch, sondern oft auch wie die Hölle sein kann. Wie vielschichtig und unterschiedlich Erinnerung sein kann, das zeigt auch das WDR3-Hörspiel in dieser Woche. Heute mit Dieter Fortes Stück Die Erinnerung, das Vergessen, eins der wichtigen Hörspiele aus den frühen 1990er Jahren, das in Anbetracht von Kriegstraumata und Familienbanden, die es behandelt, ebenso zeitlos wie aktuell ist. Dieter Forte erzählt darin von zwei Schwestern, Gerda und Hilde, die sich zur Beerdigung des Vaters treffen. Sein Tod löst Erinnerungen an die Vergangenheit aus, an die Zeit kurz nach dem Krieg. Der Vater war ein typischer Heimkehrer, der lieber nicht über das Erlebte sprechen wollte und den Schrecken verdrängte, bis er sich unerwartet Bahn brach. Die Erinnerung, das Vergessen von Dieter Forte. Regie Klaus Mierländer. Die Schatten der Bäume liegen schon über den Gräbern. Die Schatten sind immer da. Die Bäume sind zu hoch gewachsen. Sie müssen gefällt werden. Darunter ist nur Morast und Gesträuch. War da nicht mal ein Park? Alles zugewachsen. Alles verwildert. Das Städtchen hat sich nicht verändert. Es wird immer kleiner. Wer kann, zieht in die Großstadt. Nur wir bleiben hier. Ihr habt's richtig gemacht. Ihr seid hier weggezogen. Hat er noch etwas gesagt? Er hat geschwiegen, wie immer. Er konnte sich an nichts erinnern. Er hatte alles vergessen. Er wollte sich nicht erinnern. Er hat immer alles vergessen. Er saß tagelang, wochenlang, monatelang vor seinen Papieren. Saß das ganze Jahr vor dem Soldbuchauszug. Tippte ihn immer wieder ab auf der alten Schreibmaschine. Den ganzen Tag. Tack, tack. Tack, tack. Tack, tack. Buchstaben von einem löchrigen Farbband, verrutschte Zeilen. Tag für Tag war alles eingetragen. Frankreich, Polen, Russland. Exakt festgehalten, notiert und aufgeschrieben. Aber er erinnerte sich nicht mehr. Er erinnerte sich nie. Friedlich entschlafen im Vergessen. Im Tode vergessen. Saß Monate und Jahre vor den Monaten und Jahren seines Lebens. Alles immer genau notiert und immer erneut abgeschrieben, um sich zu erinnern, und erinnerte sich nicht mehr. Er erinnerte sich nie. Er hat nie etwas gewusst. Er hat immer alles wieder vergessen. Man durfte ihn nie etwas fragen. Er hat alles immer wieder abgeschrieben, um es nicht zu vergessen. Er hat alles immer wieder abgeschrieben, um es zu vergessen. Er war ganz eingesponnen in sein Vergessen. Ein toter, ausgehöhlter Kokon. Wie er uns damals zufällig entgegenkam, ich erinnere mich genau. Ich weiß es noch wie heute. Ich werde es nie vergessen. Er kam uns auf der Allee entgegen und breitete die Arme aus, aber du erkanntest ihn nicht in seiner Uniform. Er breitete die Arme aus, aber ich hatte Angst vor der Uniform und schrie. Mutter hat geweint vor Freude. Das war damals auf diesem Bauernhof, das war in... der Name fällt mir nie ein. Irgend so ein Kaff, ist ja auch egal. Wir kamen jedenfalls... Wie sind wir in dieses Dorf gekommen? Das war nach der Flucht. Aber vorher waren wir doch noch in diesem Sammellager. War das nicht... Das war ein anderes Dorf. Das war da, wo ich im Sandkasten gespielt habe. Als Kind habe ich immer... Nein, das war noch bei uns zu Hause. Ja, das weiß ich noch. Aber die Stadt heißt jetzt... Die Stadt hat jetzt einen anderen Namen. Ich komme nicht drauf. Vergessen. Erinnerst du dich nicht an den Spielplatz hinter dem Haus? Nein. Das war noch in der Stadt. Sie hat jetzt einen polnischen Namen. Nein. Ein schmales, kleines Haus, dahinter der Spielplatz. Ich erinnere mich an nichts mehr. Ja. Weiß nicht mehr. Wann war denn das? Die Stadt heißt... Wie heißt sie denn nur? Man sagte ihm was und er sagte ja und schon hatte er es vergessen. Er saß vor dem Bild seiner Frau und wusste nicht mehr, dass es seine Frau war. Er saß vor den Bildern, er betrachtete sich in seiner Uniform und erkannte sich nicht. Er fragte, wer ist dieser Mann in Uniform? Ich sagte, das bist du. Da sagte er nein. Den kenne ich nicht. Wir wollen vielleicht mal hinfahren. Man kann ja jetzt hinfahren. Es ist bestimmt nicht mehr so wie früher. Vieles wird anders sein. Aber schließlich haben wir dort einmal gelebt. Du könntest mitfahren. Ich will es nicht mehr sehen. Letztes Jahr waren wir in Kenia. Das war sehr schön. Wir haben vom Wagen aus Tierfotos geschossen. Wir hatten extra eine gute Kamera gekauft. Einige von den Bildern haben wir vergrößert, hängen jetzt in unserem Haus. Das musst du dir mal ansehen. Der Garten, alles provenzalische Blumen. Viel ist nicht mehr abzubezahlen, dann gehört's uns. Wir wollen unser Haus verkaufen. Mit dem Geld kaufen wir uns in ein Altersheim ein. Wir haben uns schon angemeldet. Wenn wir zusammengeblieben wären, wenn wir alle an einem Ort geblieben wären. Jahre hat man nichts voneinander gehört. Jeder ist irgendwo hingezogen. Die einen in den Süden, die anderen in den Westen. Wir leben noch, aber ist keiner mehr da, der sich daran erinnert. Verstreute Asche, sage ich immer. Das ist alles. Wenn ich nur wüsste, was er immer gesucht hat. Er lief den ganzen Tag durch das Haus und wusste nicht, was er suchte. Monatelang saß er dann still vor den Bildern des Albums. Oder er las die alten Briefe, las sie immer wieder. Zum Schluss saß er nur noch vor dem Bild, das ihn in Uniform zeigt, und fragte, wer das sei. Ich sagte, das bist du. Er sagte nein. Dann lief er wieder durchs Haus. Alle Ordner lagen aufgeklappt herum. Überall suchte er etwas. Ich habe ihn gefragt, was suchst du? Er sagte, ich weiß nicht. Und dann fragte er nach dem Bild von der Allee. Aber ich kannte kein Bild von der Allee. Dann hat er eines Nachts alles zerrissen. Alle Bilder, alle Briefe, alles zerrissen. Schön, dass ihr da seid. Ja, schön, dass ihr da seid. Ja. Da will ich mal was erzählen. Da bin ich mal auf den See rausgeschwommen. Nein, das war... War das früher? Wo war denn da der See? Weiß nicht mehr. Schön, dass ihr da seid. Ja, schön, dass ihr da seid. Ja. Ach, die Kleine. Ja. Ich kam durch die Allee und sie lief mir entgegen. Und dann weinte sie. Wann war denn das? Jetzt erinnere ich mich. Mutter hat mir einmal erzählt, dass sie immer durch diese Allee zum Gutshof ging. Da waren Engländer oder Amerikaner oder Franzosen, was weiß ich. Jedenfalls holte sie da täglich ihre Milch. Und eines Tages kam er uns entgegen und ich schrie, weil ich Angst hatte. Es war der einzige Moment, wo wir wirklich alle zusammen waren. Aber er hatte diese Uniform an. Er sprach nie darüber. Und wenn ihn einer fragte, sagte er, das ist vorbei, das ist Vergangenheit. Im Alter saß er dann immer vor dem Soldbuchauszug. Aber er wusste nichts mehr. Sondereinsatz hinter den Linien. Mutter hat ihn oft danach gefragt. Aber er sagte immer, vergeben und vergessen. Vergessen schon, aber vergeben. Sie hatten mal einen Kriegskameraden zu Besuch. An dem Tag waren sie noch lange auf. Danach hat er nie mehr gesprochen. Entweder er war im Garten oder er sah aus dem Fenster oder er hörte Radio. Später hat er überhaupt nur noch aus dem Fenster gesehen. Den ganzen Tag. Aber danach hat sie doch die Schlaftabletten genommen. Das sagt seine Schwester. Sie sagt, er habe die leere Packung weggeworfen. Der Arzt wäre ein Freund von ihm gewesen. Darüber wurde auch nie gesprochen. Ich weiß eigentlich nicht, was wirklich war. Es wurde nie darüber geredet. Am Tag der Beerdigung hat er mit dem Luftgewehr in den Garten geschossen. Den ganzen Nachmittag geschossen. Wollte angeblich die Spatzen vom Kirschbaum verjagen. Die Familie saß im Wohnzimmer im Kreis. Er stand am Fenster und schoss auf alles, was sich bewegte. Wir haben es uns nie erzählt. Nie haben wir es uns erzählt. Nun ist es vergessen. Wozu hat man gelebt? Seine Schwester ist dann nach Amerika gegangen. Miami, glaube ich. Sie betreibt da irgendein Geschäft. Ich weiß es nicht. Oder ihr Mann betreibt ein Geschäft und sie hilft ihm. Sie war auch lange in New York, ob vorher oder nachher. Ich weiß es nicht. Mal kam eine Karte aus New York, mal aus Miami. Jetzt weiß ich nicht mehr, war das vorher oder nachher? Wir hatten schon lange nichts mehr von ihr gehört. Zur Beerdigung schrieb sie nur eine Ansichtskarte. Er hat nie davon erzählt. Da war eine Sache mit einem Kind. Vielleicht ist es auch gar nicht wahr. Es wurde immer nur so geredet. Er machte immer nur seine Witze über alles. Keiner wollte das hören. Er hat nichts erlebt, nichts gesagt. Er hat seine Pflicht getan. Welche, weiß keiner. Er hat sich immer in der Mitte gehalten. Ein Ohr rein, ein Ohr raus, das war seine Devise. Nichts erlebt, nichts getan, nichts gewusst, alles vergessen. Er ist tot und wird beerdigt und es ist, als ob er nie auf der Welt gewesen wäre. Woran sollen wir uns erinnern? Weiß nicht mehr. Wann war denn das? Was sind die Toten für die Lebenden? Mutter ist friedlich eingeschlafen. Aber es war doch Selbstmord. Nach einem langen, erfüllten Leben eingeschlafen. Ich lasse mir das nicht ausreden. Es war Selbstmord. Sie ist ihm auf der Allee entgegengelaufen, aber du hast geschrien. Weil ich sah, dass er weglaufen Weil wollte. Weil du Angst vor der Uniform hattest. Weil er uns nicht erkennen wollte. Weil du Angst hattest. Weil er weg wollte. Das ist gelogen. Er hatte nicht mit uns gerechnet. Das ist nicht wahr. Er wäre nie freiwillig zurückgekommen. Es war der einzige Moment, in dem alle glücklich waren. Es war eine Lüge. Wir haben nie darüber gesprochen. Wenn wir alles erzählt hätten, über alles gesprochen hätten, hätten wir jetzt ein gemeinsames Leben mit vielen Geschichten, mit vielen Erinnerungen. Die Gemeinsamkeit eines Lebens. So bleibt nur die eine Geschichte. Die Begegnung auf der Straße zwischen zwei Dörfern. Die zufällige Wiederbegegnung, die keine Begegnung war, weil sie ein Zufall war. Nur das haben wir behalten. Anstatt ein Leben zu haben, war es immer nur die Erinnerung an diese Begegnung. Und deswegen nahm sie sich das Leben. Und wir saßen da und vergaßen es. Vergaßen das Leben und die Erinnerung daran. bleiben ohne Geschichten und Erinnerung, weil da nichts war, an das man sich erinnern konnte. Bis auf das Soldbuch und das Wiedersehen auf der Straße zwischen zwei Dörfern. Er sitzt, starrt auf den See, fragt, warum das Wasser nicht in die Erde versinkt. Er starrt in den Himmel, fragt, warum die Wolken nicht herunterfallen. Er sitzt da, die Wolldecke auf den Knien. Es ist das Alter, das friedliche Alter. Es ist besser, sich nicht zu sehen. Es ist besser, sich nicht zu erinnern. Es ist besser, alles zu vergessen. Damit endlich alles aufhört, die falschen Erinnerungen, die falschen Geschichten. Besser in Ewigkeit getrennt, als hier vereint. Vor dem Grab und vor der Vergangenheit mit unseren ewig wiederholten Sätzen, die nichts mehr ändern. Sie ist friedlich entschlafen. Er hat sie mit seinem Schweigen umgebracht. Er hat alles vergessen. Er wollte alles vergessen. Er ist jetzt ebenfalls tot. Jetzt ist es an uns, zu vergessen. Wann war das alles? Mein Gott, mein Gott. Ich erinnere mich immer an den glücklichen Moment. Es waren nur 4 Menschen auf der Straße zwischen 2 Dörfern. Der Moment des Glücks. Der Moment des Unglücks. Das hat unser Leben gerettet. Das hat unser Leben zerstört. Manchmal denke ich, es wäre gestern gewesen. Es ist lange her. Es war gestern. Vor langer Zeit. Seine Schwester hat nur eine Ansichtskarte geschrieben. Aus den Staaten. Miami oder New York. Ich habe es wieder vergessen. Sie ist oft umgezogen, hat 3 Söhne. Hat viel erlebt, hat alleine die 3 Söhne großgezogen. Einer ist wohl noch hier geboren. Sie hat ganz selbstständig gelebt, ist ganz allein in die Fremde, führte ein ganz selbstständiges Leben. Und wir stehen hier auf dem Friedhof und erzählen von dem Tag, an dem sich die Familie wiederfand. Der Todestag für uns alle. Wenn er einmal von seinem Leben erzählt hätte. Mutter hat ihn so oft darum gebeten. Sie wollte mit ihm über alles sprechen. Sie wollte von ihm wissen, was da war im Krieg. 6 Jahre war er in Uniform. Jedes Mal, wenn sie ihn fragte, ist er in den Garten gegangen. Oder er hat das Radio angedreht. Er wollte vergessen. Nur Mutter wollte sich erinnern. Da kam dieser Kriegskamerad. Am nächsten Tag war sie tot. Seine Schwester hat sich schon früh von ihm getrennt. Ich glaube, sie mochte ihn nicht. Ich glaube, sie hasste ihn. Sie konnte dieses Schweigen nicht ertragen. Sie wollte nicht in dieser Stille leben. Sie ist einfach weg. Erinnert sich kaum noch an uns. Wir stehen hier und keiner erinnert sich an uns. Wir kommen nie über eine Geschichte hinaus. Ich vergesse jetzt auch schon alles. Ich vergesse schon genauso viel wie er. Weil du dich immer nur an die eine Geschichte erinnerst. Weiß nicht mehr. Wann war denn das? Alles, was danach kam, verschwindet immer mehr. Als wäre es nie geschehen. Ein Leben lang nichts geschehen. Nachts wache ich auf und mir fällt diese Begegnung ein. Du hast kein eigenes Leben, weil du nur diese eine Geschichte hast. Immer nur die Wiederbegegnung der Familie. Eine Ikone. Eine wunderbare Erzählung. Ein Wunder. Ein Zufall, der alles, was danach kam, zerstörte. Ein Wunder. Aber du hast geschrien wegen der Uniform. Wegen Mutter. Sie fiel einem Fremden um den Hals. Ein Fremder, der immer fremd blieb. Der eine einzige verlogene Geschichte erzählte und danach alles vergaß. Bis Mutter erfuhr, was er getan hatte. Wir sind uns begegnet. Wir sind uns damals wieder begegnet. Wenn das nicht wahr ist, will ich nicht mehr leben. Wir stehen auf dem Friedhof. Wir stehen auf einem Stück Land, das die Erinnerung bewahrt. Wir stehen mit Blumen zwischen Gräbern und versuchen, die alten Geschichten zu verstehen. Was haben wir sonst? Wir erinnern uns nicht mehr. Wir haben sie vergessen. Ich vergesse sie nie. Es ist gut, alles zu vergessen. Warum sich erinnern? Was war da schon? Nichts war. Woran sollen wir uns erinnern? Wann war das alles? Mein Gott, mein Gott. Seine Schwester erinnert sich. Sie erinnert sich an alles, was war. Für sie ist es Vergangenheit. Ein Teil ihres Lebens. Und deshalb erinnert sie sich. Ein Mosaikstein. Etwas Vergangenes, das sie berichtet. Weil sie weiterlebte. Wir sind da stehen geblieben. Wir haben aufgehört zu leben. Weil er mit dem Leben fertig war. Als er uns wieder sah, war es das Ende seiner Lebensgeschichte. Er hat uns mitgenommen in seinen Tod. Sei still. Warum hast du nie nach Mutters Tod gefragt? Er hätte nicht darüber geredet. Es war kein Thema. Sie war friedlich entschlafen. Mehr als diesen Satz hat er wohl nie gesagt. Er hat nachts alles vernichtet. Im Dunkeln hat er alles zerrissen. Abends ist er aufgestanden. Er hat alles hervorgesucht, hat alles herausgekramt, Briefe, Fotos, Postkarten, hat das alles aus einem Pappkarton mit dem ganzen Sammelsurium, das er aufbewahrte, herausgesucht und zerrissen. Alle Briefe, alle Fotos, alle Karten. Hat im Dunkeln im Bett gesessen und es zerrissen, als wollte er jede Erinnerung an sich auslöschen. Schön, dass ihr da seid. Mir geht es ganz gut. Ich sitze vor dem Fenster. Ich schaue auf den See und in den Himmel. Ich denke so über alles nach. Über all das, was war. Wie die Zeit vergeht. Sag mal, warum läuft der See nicht aus? Müsste doch eigentlich versickern. Das Wasser müsste doch in die Erde versickern, spurlos verschwinden. Warum bleibt das? Ja, ich denke immer so zurück. Wann war das alles? Mein Gott, mein. Schön, dass ihr da seid. Ich sitze hier und denke so nach. Warum fallen die Wolken nicht vom Himmel? Sind doch schwer. Warum ziehen sie weiter? Warum schweben sie? Sie ziehen weiter. Wir bleiben hier. Ja, so ist das. Schön, dass ihr da seid. Ich sitze vor dem Fenster. Ich schaue auf den See. Ich erinnere mich. Ich denke viel an früher. Sag mal, warum läuft der See nicht aus? Da kam dieser Kriegskamerad. Nachts waren sie beide betrunken, haben sich vor das Sofa gestellt und Juden erschossen. Immer so, tak, tak, tak. Ich habe damals noch in dem alten Kinderzimmer geschlafen. Dann haben sie Schaufel und Hacke geholt und wollten im Wohnzimmer Gräber ausheben. Der ganze Teppich war voller Löcher. Das werde ich nie vergessen. Die ganze Nacht dieses besoffene Tack, Tack, Tack und dann mit der Hacke und der Schaufel Löcher in den Teppich geschlagen. Am nächsten Morgen lag sie tot in ihrem Bett. Die Schlaftabletten hat er schnell weggeräumt. Wenn es was zu vertuschen gab, war er schnell. Ich bin dann endgültig weggezogen. In einem so muffigen Nest erstickt man doch. Ich will frische Luft haben, nicht diesen lebenslangen Modergeruch. Das ganze Haus war doch eine einzige Gruft, als hätte man da Leichen vergraben. Dass ihr euch nicht daran erinnert, mir ist, als wäre es gestern passiert. Ich kann mich noch genau erinnern. Das hat sie gesagt? Das hat sie gesagt. Mir nicht. Uns allen. Wann denn? An seinem 65. Geburtstag, als wir nachts noch zusammensaßen. Ich kann mich nicht erinnern. Genau so hat sie es erzählt. Du bist dabei gewesen. Das weiß ich nicht mehr. Vielleicht war ich gerade nicht im Zimmer. Du bist dabei gewesen. Ich kann mich nicht erinnern. Du hast es vergessen. Ich war nicht dabei. Du bist schon genauso wie er. Du willst vergessen. Damit du Jahr um Jahr in den falschen Erinnerungen kramen kannst. Irgendetwas suchen, was es nie gab, was niemals existierte. Der Moment, in dem alle glücklich waren. Ich erinnere mich, wie wir aufeinander zuliefen. Ich kann mich nicht erinnern. Ja. Weiß nicht mehr. Wann war denn das? Du hast geschrien wegen der Uniform. Man hat es mir erzählt. Ich kann mich nicht erinnern. Man hat es mir so oft erzählt, dass ich nicht mehr weiß, wie es wirklich war. Alle haben es mir immer erzählt. Und ich habe versucht, es mir vorzustellen. Vielleicht habe ich geschrien, vielleicht nicht. Mutter hat einen fremden Mann umarmt. Aber wann das war, das weiß ich nicht mehr. Vielleicht bei einem Urlaub von ihm. Vielleicht noch zu Hause, bevor wir aus der Stadt flüchteten. Wir sind alle aufeinander zugelaufen. Wir lagen uns in den Armen. Mutter hat geweint. Und er hat gesagt, jetzt wird alles wieder gut. Es war der schönste Moment in meinem Leben. Einmal, ein einziges Mal waren alle glücklich. Ich werde das nie vergessen. Ich werde mich immer daran erinnern. Diesen Moment nimmt mir keiner. Wenn das nicht bleibt, was bleibt dann? Dann wäre ich lieber tot. Er hat gesagt, jetzt wird alles gut. Und Mutter hat geweint vor Glück. Hör endlich auf damit. Das existiert alles nur in deiner Einbildung. Ich werde es immer so weiter erzählen, bis zu meinem Tod. Komm, wir gehen. Die Schatten der Bäume liegen schon über den Gräbern. Sie müssen gefällt werden. Sie sind zu hoch gewachsen. Darunter ist nur undurchdringliches Gesträuch. Alles total vermodert. War da nicht mal ein Park? Ich weiß es nicht. Nächstes Jahr fahren wir nach Mexiko. Es ist mal was anderes. Ein Hotel direkt am Meer. Wir wollen viel schwimmen. Es ist ein Sonderangebot. Du musst dir mal unser Haus ansehen. Hinten der Garten, alles provenzalische Blumen. Viel ist nicht mehr abzubezahlen, dann gehört es uns. Wir wollen unser Haus verkaufen. Mit dem Geld kaufen wir uns in ein Altersheim ein. Wir haben uns da schon angemeldet. Es hat sich hier wirklich nicht viel geändert. Die Allee war zwischen zwei Dörfern. Die Bäume waren sehr hoch. Die Baumkronen waren fast ineinander gewachsen. Die Allee sah aus wie ein Kirchenschiff. Und von ganz ferne kam uns jemand entgegen. Ein Schatten. Die Allee führte vom Dorf zum Gutshof. Mutter holte dort immer Milch. Sie sah aus wie eine dunkle Kirche, wie ein Dom. Und an ihrem Ende ein Schatten, der näher kam, der immer näher kam. Komm, wir gehen. Es ist kalt. Wann war das alles? Mein Gott, mein Gott. Die Erinnerung, das Vergessen von Dieter Forte mit Karin Anselm, Eva Ingeborg Scholz, Christa Strobel und Alois Garg. Ton und Technik Brigitte Angerhausen und Matthias Wenke. Assistenz Thomas Leutzbach. Regie Klaus Mehrländer. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks.